Da sagte Gott zu Jakob: Mach dich auf, zieh nach Bethel hinauf, nimm dort deinen Wohnsitz und errichte dort einen Altar für den Gott, der dir erschienen ist, als du vor deinem Bruder Esau flohst. Da befahl Jakob seiner Familie und allen, die bei ihm waren: Entfernt die fremden Götter, die ihr bei euch habt, reinigt euch und wechselt eure Kleider. Dann wollen wir aufbrechen und nach Bethel hinaufziehen. Dort will ich einen Altar errichten dem Gott, der mich zur Zeit meiner Not erhört hat und auf dem Wege, den ich gezogen bin, mit mir gewesen ist. Darauf übergaben sie dem Jakob alle fremden Götter, die in ihrem Besitz waren, und ebenso ihre Ohrringe. Und Jakob vergrub sie unter der Terebinte, die bei Sichem steht. Als sie dann aufbrachen, lag ein Schrecken Gottes auf den Ortschaften der ganzen Umgegend, so dass sie die Söhne Jakobs nicht verfolgten. So kam denn Jakob nach Luz, welches im Lande Kanaan liegt. Das ist Bethel, er samt allen Leuten, die sich bei ihm befanden. Er erbaute dort einen Altar und nannte die Stätte Gott von Bethel, weil Gott sich ihm dort geoffenbart hatte, als er vor seinem Bruder floh. Damals starb Deborah, die Amme Rebekkas, und wurde unterhalb von Bethel unter der Eiche begraben, die seitdem die Klageeiche heißt. Da erschien Gott dem Jakob zum zweiten Mal seit seiner Rückkehr aus Nordmesopotamien und segnete ihn. Und Gott sagte zu ihm: Dein Name ist Jakob, aber künftig sollst du nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So nannte er ihn Israel. Weiter sagte Gott zu ihm: Ich bin der allmächtige Gott, sei fruchtbar und mehre dich. Ein Volk, ja eine ganze Menge von Völkern soll aus dir werden, und Könige sollen unter deinen leiblichen Nachkommen sein. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, will ich auch dir geben und es deiner Nachkommenschaft nach dir verleihen. Hierauf fuhr Gott von ihm in die Höhe empor, an der Stätte, wo er mit ihm geredet hatte. Da richtete Jakob einen Denkstein an der Stätte auf, wo er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal von Stein, und goss ein Trankopfer auf ihm aus und begoss es mit Öl. Und Jakob nannte die Stätte, wo Gott mit ihm geredet hatte, Bethel. Dann zogen sie von Bethel weiter. Und als sie nur noch eine Strecke Weges bis Ephrat zu gehen hatten, wurde Rahel von Wehen befallen und hatte eine schwere Geburt. Als sie nun bei der Geburt schwer zu leiden hatte, sagte die Wehmutter zu ihr: Lass dir nicht bange sein, denn du wirst auch diesmal einen Sohn haben. Als ihr dann aber die Seele entfloh, denn sie musste sterben, nannte sie ihn Ben-Oni, das heißt Sohn meines Unglücks. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin, das heißt Glückssohn. So starb Rahel und wurde am Wege nach Ephrat, das jetzt Bethlehem heißt, begraben. Jakob errichtete dann einen Denkstein auf ihrem Grabe. Das ist der Denkstein, der auf dem Grabe Rahels noch heute steht. Hierauf zog Israel weiter und schlug sein Zelt jenseits von Migdal-Eder auf. Migdal-Eder heißt Herdenturm. Während aber Israel sich in jener Gegend aufhielt, ging Ruben hin und verging sich an Bilha, dem Nebenweibe seines Vaters, und Israel erfuhr es. Jakob hatte aber 12 Söhne. Die Söhne der Lea waren Ruben, der Erstgeborene Jakobs, ferner Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Die Söhne der Rahel waren Josef und Benjamin. Die Söhne der Bilha, der Leibmagd Rahels, waren Dan und Naphtali. Und die Söhne der Silpa, der Leibmagd Leas, waren Gad und Assa. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Nordmesopotamien geboren wurden. Jakob kam dann zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba, das ist Hebron, wo selbst Abraham und Isaak als Fremdlinge gewohnt hatten. Isaak brachte aber sein Leben auf 180 Jahre. Da verschied er und starb und wurde zu seinen Stammesgenossen versammelt, alt und lebenssatt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Dies sind die Nachkommen Esaus, das ist Edom. Esau hatte seine Frauen aus den Kanaanäern genommen, nämlich Ada, die Tochter des Hethiters Elon, und Oholibama, die Tochter Anas, die Enkelin des Hivitas Sibion, und Basmat, die Tochter Ismaels, die Schwester Nebajots. Ada gebar dann dem Esau Eliphas, und Basmat gebar Reguel, und Oholibama gebar Jehus und Jaklam und Korah. Das sind die Söhne Esaus, die ihm im Lande Kanaan geboren wurden. Dann nahm Esau seine Frauen und Söhne und Töchter und alle Personen, die zu seinem Hause gehörten, dazu seinen Besitz, sowohl all sein Vieh als auch seine ganze Habe, die er im Lande Kanaan erworben hatte, und zog von seinem Bruder Jakob weg in ein anderes Land. Denn ihr Besitz war zu groß, als dass sie hätten beieinander bleiben können. Und das Land, in dem sie als Fremdlinge wohnten, reichte für sie wegen der Menge ihrer Herden nicht aus. So ließ sich denn Esau auf dem Gebirge Seir nieder. Esau, das ist Edom. Dies sind die Nachkommen Esaus, des Stammvaters der Edomiter, auf dem Gebirge Seir. Dies sind die Namen der Söhne Esaus: Eliphas, der Sohn der Ada, der Frau Esaus. Reguel, der Sohn der Basmat, der Frau Esaus. Die Söhne des Eliphas waren Teman, Omar, Zepho, Gaitam und Kenas. Und Timna war ein Nebenweib des Eliphas, des Sohnes Esaus. Die gebar dem Eliphas den Amalek. Das sind die Nachkommen der Ada, der Frau Esaus. Die Söhne Reguels aber sind diese: Nahat und Sera, Sama und Missa. Das waren die Nachkommen der Basmat, der Frau Esaus. Und die Söhne von Esaus Frau Oholibama, der Tochter Anas, der Enkelin Sibions, die sie dem Esau gebar, waren diese: Jehus, Jaklam und Korah. Dies sind die Häuptlinge unter den Nachkommen Esaus. Die Söhne des Eliphas, des erstgeborenen Sohnes Esaus, waren der Häuptling Teman, der Häuptling Omar, der Häuptling Zepho, der Häuptling Kenas, der Häuptling Korah, der Häuptling Gaitam, der Häuptling Amalek. Das sind die Häuptlinge, die von Eliphas im Lande Edom abstammen, die Abkömmlinge der Ada. Und dies sind die Söhne Reguels, des Sohnes Esaus: der Häuptling Nahat, der Häuptling Sera, der Häuptling Sama, der Häuptling Missa. Das sind die Häuptlinge, die von Reguel im Lande Edom abstammen, die Abkömmlinge der Basmat, der Frau Esaus. Und dies sind die Söhne der Oholibama, der Frau Esaus: der Häuptling Jehus, der Häuptling Jaklam, der Häuptling Korah. Das sind die Häuptlinge, die von Esaus Frau Oholibama, der Tochter Anas, abstammen. Das sind die Söhne Esaus und das ihre Häuptlinge. Das ist Edom. Dies sind die Söhne des Horitas Seir, die früher im Lande wohnten: Lotan, Sobai, Zibion, Anna, Dison, Eser und Disan. Das sind die Häuptlinge der Horiter, der Söhne Seirs im Lande Edom. Die Söhne Lotans waren Hori und Heman, und Lotans Schwester hieß Timna. Und dies sind die Söhne Sobals: Alvan und Manahat und Ebal, Sepho und Onam. Und dies sind die Söhne Zibions: Aja und Ana. Das ist derselbe Ana, der die heißen Quellen in der Wüste entdeckte, als er seinem Vater Zibion die Esel hütete. Die Söhne Anas aber sind diese: Dison. Und Oholibama war die Tochter Anas. Und dies sind die Söhne Disons: Hemdan, Esban, Jitran und Cheran. Dies sind die Söhne Esas: Bilhan, Savan und Akan. Dies sind die Söhne Disans: Uz und Aran. Dies sind die Häuptlinge der Horiter: der Häuptling Lotan, der Häuptling Sobal, der Häuptling Zibion, der Häuptling Ana, der Häuptling Dison, der Häuptling Esa, der Häuptling Disan. Das sind die Häuptlinge der Huriter nach ihren Stämmen im Lande Seir. Und dies sind die Könige, die im Lande Edom geherrscht haben, ehe ein König der Israeliten herrschte. Bela, der Sohn Beors, war König in Edom, und seine Stadt hieß Dinhaba. Nach Belas Tode wurde König an seiner Stadt Jobab, der Sohn Serachs aus Bosra. Nach Jobabs Tode wurde König an seiner Stadt Husam aus der Landschaft der Temaniter. Nach Husams Tode wurde König an seiner Stadt Hadad, der Sohn Bedads, der die Midianiter auf der Hochebene der Moabiter besiegte. Seine Stadt hieß Avid. Nach Hadads Tode wurde Samla aus Masreka König an seiner Stadt. Nach Samlas Tode wurde Saul aus Rehoboth am Strome König an seiner Stadt. Nach Sauls Tode wurde König an seiner Stadt Baal-Hanan, der Sohn Achbors. Als Baal-Hanan, der Sohn Achbors, starb, wurde König an seiner Stadt Hada, dessen Hauptstadt Pago hieß. Seine Frau hieß Mehatabel und war die Tochter Matrits, die Enkelin Mesahabs. Dies sind die Namen der Häuptlinge Esaus nach ihren Geschlechtern, nach ihren Wohnplätzen und mit ihren Namen. Der Häuptling Timna, der Häuptling Alva, der Häuptling Jetet, der Häuptling Oholibama, der Häuptling Ela, der Häuptling Pinon, der Häuptling Kenas, der Häuptling Teman, der Häuptling Mitzbah, der Häuptling Magdil, der Häuptling Iram. Das sind die Häuptlinge der Edomiter nach ihren Wohnsitzen in dem Lande, das sie in Besitz genommen hatten. Das ist Esau, der Stammvater der Edomiter. Jakob aber blieb in dem Lande wohnen, in dem sich sein Vater als Fremdling aufgehalten hatte, im Lande Kanaan. Dies ist die Geschichte Jakobs. Als Josef 17 Jahre alt war, hütete er das Kleinvieh mit seinen Brüdern. Und zwar war er als junger Bursch bei den Söhnen der Bilha und Silpa, der Frauen seines Vaters, und was man diesen Übles nachsagte, hinterbrachte er ihrem Vater. Israel hatte aber Josef lieber als alle seine anderen Söhne, weil er ihm in seinem Alter geboren worden war. Und er ließ ihm ein langes Ärmelkleid machen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, fassten sie einen Hass gegen ihn und gewannen es nicht über sich, ein freundliches Wort mit ihm zu reden. Einst hatte Josef einen Traum und teilte ihn seinen Brüdern mit. Da hassten sie ihn noch mehr. Er sagte nämlich zu ihnen: »Hört einmal diesen Traum, den ich gehabt habe!« Wir waren gerade beschäftigt, Garben draußen auf dem Felde zu binden. Und denkt nur, meine Garbe richtete sich empor und blieb auch aufrecht stehen. Aber eure Garben stellten sich rings im Kreise herum und verneigten sich vor meiner Garbe. Da sagten seine Brüder zu ihm: Du willst wohl gar König über uns werden oder gar Herrscher über uns sein. Da hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte nämlich noch einen anderen Traum, den er seinen Brüdern so erzählte: Hört, ich habe noch einen Traum gehabt. Denkt nur, die Sonne und der Mond und 11 Sterne verneigten sich vor mir. Als er das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, schalte ihn sein Vater und sagte zu ihm: Was ist das für ein Traum, den du da gehabt hast? Meinst du, ich und deine Mutter und deine Brüder sollen kommen, um uns vor dir zur Erde zu verneigen? So wurden denn seine Brüder eifersüchtig auf ihn, sein Vater aber behielt das Vorkommnis im Gedächtnis. Als nun seine Brüder einst hingegangen waren, um das Kleinvieh ihres Vaters bei Sichem zu weiden, sagte Israel zu Josef: Deine Brüder sind auf der Weide bei Sichem, komm, ich will dich zu ihnen schicken. Josef antwortete ihm: Ich bin bereit. Da sagte er zu ihm: Geh doch hin und sieh zu, wie es deinen Brüdern geht und wie es mit dem Vieh steht, und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal von Hebron, und Josef kam nach Sichem. Während er nun dort auf dem Felde umherirrte, traf ihn ein Mann, der fragte ihn: »Was suchst du?« Er antwortete: »Meine Brüder suche ich, sag mir doch, wo sie jetzt weiden.« Der Mann antwortete: »Sie sind von hier weggezogen, denn ich habe sie sagen hören, wir wollen nach Dothan ziehen.« Da ging Josef hinter seinen Brüdern her und fand sie in Dothan. Als sie ihn nun von Weitem sahen, machten sie, ehe er in ihre Nähe gekommen war, einen Anschlag auf sein Leben und sagten zueinander: »Da kommt ja der Träumer her. Nun wohl an, wir wollen ihn totschlagen und in eine Zisterne werfen und dann sagen, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird.« Als Ruben das hörte, suchte er ihn aus ihren Händen zu retten, indem er sagte: »Wir wollen ihn nicht totschlagen.« Dann sagte Ruben: »Vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Steppe, aber legt nicht Hand an ihn.« Er wollte ihn nämlich aus ihrer Hand erretten und ihn dann wieder zu seinem Vater bringen. Sobald nun Josef bei seinen Brüdern angekommen war, zogen sie ihm seinen Rock aus, das lange Ärmelkleid, das er anhatte, ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne war aber leer, es befand sich kein Wasser darin. Als sie sich dann niedergesetzt hatten, um zu essen, und in die Ferne schauten, sahen sie eine Karawane von Ismaelitern, die aus Gilead herkamen und deren Kamele mit Tragakant, Mastrix und Ladanum beladen waren. Sie wollten damit nach Ägypten hinabziehen. Da sagte Juda zu seinen Brüdern: »Welchen Vorteil hätten wir davon, wenn wir unseren Bruder erschlügen und seine Ermordung verheimlichten? Kommt, wir wollen ihn an die Ismaeliter verkaufen, aber nicht selbst Hand an ihn legen. Er ist ja unser Bruder, unser Fleisch und Blut.« Seine Brüder gingen auf den Vorschlag ein. Als nun die midianitischen Kaufleute vorüberkamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn für 20 Silberstücke an die Ismaeliter. Diese brachten Josef nach Ägypten. Als Ruben dann zu der Zisterne zurückkehrte und Josef sich nicht mehr in der Zisterne befand, da zerriss er seine Kleider, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sagte: »Der Knabe ist nicht mehr da, wohin soll ich nun gehen?« Hierauf nahmen sie Josefs Rock, schlachteten einen Ziegenbock und tauchten den Rock in das Blut. Dann schickten sie das lange Ärmelkleid hin, ließen es ihrem Vater bringen und ihm sagen: »Dieses haben wir gefunden, sieh doch genau zu, ob es der Rock deines Sohnes ist oder nicht.« Er sah es genau an und rief aus: »Es ist der Rock meines Sohnes, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Ja, ja, Josef ist zerrissen worden.« Und Jakob zerriss seine Kleider und legte ein härenes Gewand um seine Hüften und trauerte um seinen Sohn lange Zeit. Alle seine Söhne und Töchter bemühten sich, ihn zu trösten, aber er wies jeden Trost zurück und sagte: »Nein, im Trauerkleid werde ich zu meinem Sohne in das Totenreich hinabfahren.« So beweinte ihn sein Vater. Die Midianiter aber verkauften ihn nach Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharao, den Obersten der Leibwächter. Um diese Zeit begab es sich, dass Juda sich von seinen Brüdern trennte und sich an einen Mann aus Adulam namens Hira anschloss. Dort sah Juda die Tochter eines Kanaaneas namens Sua. Die nahm er zur Frau und lebte mit ihr. Sie wurde guter Hoffnung und gebar einen Sohn, den er Ger nannte. Hierauf wurde sie wieder guter Hoffnung und gebar einen Sohn, den sie Ona nannte. Sodann wurde sie nochmals Mutter eines Sohnes, dem sie den Namen Sela gab. Juda befand sich aber in Chesib, als sie ihn gebar. Juda nahm dann für seinen erstgeborenen Sohn Ger eine Frau namens Tamar. Aber Ger, der erstgeborene Judas, zog sich das Missfallen des Herrn zu, daher ließ der Herr ihn sterben. Da sagte Juda zu Onan: »Geh zu der Frau deines Bruders ein und leiste ihr die Schwagerpflicht, damit du das Geschlecht deines Bruders fortpflanzest.« Da Onan aber wusste, dass die Kinder nicht als seine eigenen gelten würden, ließ er, so oft er der Frau seines Bruders beiwohnte, den Samen zur Erde fallen, um seinem Bruder keine Nachkommen zu verschaffen. Dieses sein Tun missfiel aber dem Herrn, und so ließ er auch ihn sterben. Da sagte Juda zu seiner Schwiegertochter Tamar: »Bleibe als Witwe im Hause deines Vaters wohnen, bis mein Sohn Sela herangewachsen ist.« Er fürchtete nämlich, dass auch dieser sterben würde wie seine Brüder. So ging denn Tamar hin und wohnte im Hause ihres Vaters. Als nun geraume Zeit vergangen war, starb die Tochter Suas, die Frau Judas. Und als die Trauerzeit vorüber war, ging Juda mit seinem Freunde Hira, dem Adulamiter, nach Timna hinauf, um seine Schafe scheren zu lassen. Als nun der Tamar berichtet wurde, dass ihr Schwiegervater sich gerade zur Schafschur nach Timna hinaufbegebe, legte sie ihre Witwenkleidung ab, hüllte sich dicht in einen Schleier und setzte sich an den Eingang von Inajim, das am Wege nach Timna liegt. Denn sie sah, dass Sela erwachsen war, ohne dass man sie ihm zur Frau gegeben hatte. Als Juda sie da sitzen sah, hielt er sie für eine Dirne, denn sie hatte ihr Gesicht verhüllt. Er bog also zu ihr ab an der Stelle des Weges, wo sie saß, und sagte: »Komm her, sei mir zu Willen«, denn er wusste nicht, dass sie seine Schwiegertochter war. Sie antwortete: »Was willst du mir geben, wenn ich dir zu Willen bin?« Er sagte: »Ich will dir ein Böckchen von der Herde schicken.« Sie erwiderte: »Ja, wenn du mir so lange ein Pfand gibst, bis du es herschickst.« Da fragte er: »Was für ein Pfand ist es, das ich dir geben soll?« Sie antwortete: »Dein Siegelring und deine Schnur und dein Stab, den du in der Hand hast.« Da gab er es ihr und wohnte ihr bei, und sie wurde schwanger von ihm. Hierauf stand sie auf, entfernte sich, legte ihren Schleier ab und zog ihre Witwenkleidung wieder an. Juda schickte dann das Böckchen durch seinen Freund den Adulamiter, um das Pfand von dem Weibe zurückzuerhalten, aber der fand sie nicht. Und als er bei den Leuten jenes Ortes nachfragte: »Wo ist die geweihte Buldürne, die hier bei Enajim am Wege gesessen hat?«, antworteten sie ihm: »Hier ist keine geweihte Buldürne gewesen.« So kehrte er denn zu Juda zurück und sagte: »Ich habe sie nicht gefunden, und auch die Leute des Ortes haben gesagt, es sei dort keine geweihte Buldürne gewesen.« Da erwiderte Juda: »Sie mag es für sich behalten, wenn wir uns nur nicht den Spott der Leute zuziehen. Du weißt ja, dass ich dies Böckchen geschickt habe, du hast sie aber nicht gefunden.« Ungefähr 3 Monate später wurde dem Juda als sicher berichtet: »Deine Schwiegertochter Tamar hat sich verführen lassen und ist infolge davon auch schwanger geworden.« Da gebot Juda: »Führt sie hinaus, damit sie verbrannt werde.« Als sie nun hinausgeführt werden sollte, schickte sie zu ihrem Schwiegervater und ließ ihm sagen: »Von dem Manne, dem diese Sachen da gehören, bin ich schwanger.« Und weiter ließ sie ihm sagen: »Sieh doch genau zu, wem dieser Siegelring und diese Schnur und dieser Stab gehören.« Als nun Juda die Sachen genau angesehen hatte, sagte er: »Sie ist mir gegenüber im Recht, weil ich sie nicht meinem Sohne Sela zur Frau gegeben habe.« Er hatte aber hinfort keinen Umgang mehr mit ihr. Als nun die Zeit ihrer Niederkunft da war, ergab es sich, dass Zwillinge in ihrem Mutterschoße waren. Und bei der Geburt streckte das eine Kind die Hand heraus, da griff die Wehmutter zu, band ihm einen roten Faden um die Hand und sagte: »Dies Kind ist zuerst herausgekommen.« Doch es zog seine Hand wieder zurück, und nun kam sein Bruder zum Vorschein. Da sagte sie: »Was für einen Riss hast du dir da gerissen?« Daher nannte man ihn Peres, das heißt Riss. Darauf kam sein Bruder zum Vorschein, an dessen Hand der rote Faden war. Daher nannte man ihn Sera, das heißt Glanz oder Rot.